Das sind die aktuellen Themen. Neues ADFC-Tourenprogramm, PKW-Brand in Nienburg und HSG gewinnt in Soltau. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet um 16 Uhr eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren im Kreistagssaal des Kreishauses A am Schlossplatz in Nienburg statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung der Sozialplanung für Senioren sowie ein Bericht zur Flüchtlingssituation im Landkreis. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Nienburg hat sein neues Tourenprogramm vorgestellt. Es beinhaltet die Termine zahlreicher Radtouren, Radreisen, Infoabende und Stammtische. Die neue Broschüre ist kostenfrei bei der Mittelweser Touristik erhältlich. Dazu Vorsitzender Berthold Fasing. Wir haben also unser gesamtes Programm, was wir in diesem Jahre haben, zusammengestellt. Im Wesentlichen natürlich Fahrradtouren, aber auch eben andere Veranstaltungen wie unsere Mitgliedertreffen oder eben der Fahrradflohmarkt wird dann also auch genannt, der im April stattfindet und eben auch die Fahrradkodiertermine stehen da drin. Wir bieten also in diesem Jahr 5 Registrierungstermine erstmal an für Fahrräder. Das wird aber sicher noch ergänzt, je nach Bedarf der Fahrradhändler, die mit uns zusammenarbeiten. Zu einem PKW-Brand kam es gestern Nachmittag in der von Philipsbornstraße in Nienburg. Gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr Nienburg alarmiert. Grund war ein schmorender und qualmender Keilriemen. Dieser konnte entfernt und die Gefahr somit gebannt werden. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg hat am Wochenende den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den MTV Soltau gab es einen 30:26 Auswärtserfolg. Die Nienburger taten sich jedoch zu Beginn der Partie schwer. Erst in der zweiten Halbzeit kam Schwarz-Rot allmählich ins Rollen. Trainer Dirk Pauling vermutet warum. Ohne Harz, eine rutschige Halle und haben uns da sicherlich ein bisschen verunsichern lassen und auch eine gut aufspielende Soltauer Mannschaft, die uns das Leben sehr schwer gemacht hat und wir bis zur Halbzeit gebraucht haben, uns so ein bisschen zu finden eigentlich. Bis 20 Minuten vor Ende haben wir wirklich gebraucht, um ins Spiel zu finden, uns mit der Situation darauf einzustellen und dann aber zum Ende das Spiel doch gewonnen haben. In der Tabelle der Handball-Oberliga bleibt die HSG auf Rang 4. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.